Wörthsee auf den Dächern Hähnchen klebt. Alles unten, alles unten, auf den Dächern Hähnchen klebt. Deine Freundin lackiert sie auf den Dächern Hähnchen klebt.